Schüssi, Yogi. Hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Die Comedy zur Fußball-EM auf Radio Mittelweser. Je suis Yogi. Liberté, Egalité, Europameister. Der Weltmeister, so zu Gast bei Freunden. So, hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Habt ihr es mitbekommen? Das ganze Internet feiert Jerome für seine, oh, sagen wir mal, spektakuläre Rettungsaktion am Sonntag. Na, Trainer, können wir vielleicht beim nächsten Spiel alle frei machen und Jerome macht das Ding alleine? Lukas, du hattest ja quasi, wenn ich mich recht erinnere, aus irgendeinem Grund auch am Sonntag schon frei. Na, Trainer, darf ich eigentlich beim nächsten Spiel endlich wieder mitmachen? Wenn du jetzt still bist, ja, und nicht mehr störst, dann darfst du vielleicht am Donnerstag gegen Polen mitmachen. Ah, ich wollte nur... Lass mich raten, mal wieder reinplatzen, ohne dass man dich darum bittet. Ah, nein. Ich wollte dem besten Torwart des Turniers gratulieren. Jerome Boateng. Seit Sonntag wissen wir ja, Jerome ist eigentlich gar nicht Jerome, sondern Manuel Neuer. Manuel, wenn du so weitermachst, dann steht vielleicht gar nicht mehr der Manuel im Tor, sondern tatsächlich der Jerome. Ja, da war ja offenbar häufiger näher am Tor als du. Ah, Neuer, Boateng, wenn du einen echten Titan im Tor hättest, dann wird der Ball vor dem Tor schon von alleine abdrehen. Oh ja, nein, weil so ein Ball hat auch seinen Stolz. Nein, so ein Ball, der hat Angst, dass er von einem Titan gefressen wird. Je suis Yogi.